day Nepal, Herr, kommt es an und nicht auf das, was wir selbst getan. Herr, davon leben wir, dass du gnädig bist und uns mit Augen der Liebe stets ansiehst. Auf deine Gnade, Herr, kommt es an. Das Leben haben wir doch selbst nicht in der Hand. So vieles lief ganz anders als geplant. So vieles, was wir aufgebaut, das stürzte bald schon wieder ein. Wie gut es ist, in Gottes Hand zu sein. Auf deine Gnade, Herr, kommt es an. Und nicht auf das, was wir selbst getan. Herr, davon leben wir, dass du gnädig bist und uns mit Augen der Liebe stets ansiehst. Auf deine Gnade, Herr, kommt es an. War jeder Tag nicht neu von Gott, dem Herrn, geführt? Wie oft schon hatten wir uns sehr verirrt. Doch seine Gnade, die viel weiter reicht noch als der Horizont, hat uns vor schlimmen Dingen oft verschont. Auf deine Gnade, Herr, kommt es an, und nicht auf das, was wir selbst getan. Herr, davon leben wir, dass du gnädig bist und uns mit Augen der Liebe stets ansiehst. Auf deine Gnade, Herr, kommt es an. Wir danken Gott für alles, was er uns geschenkt, für die Geduld, mit der er uns stets lenkt, für seine Liebe, seine Treue und seine Barmherzigkeit. Wir wollen dankbar sein zu jeder Zeit. Auf deine Gnade, Herr, kommt es an, und nicht auf das, was wir selbst getan. Herr, davon leben wir, dass du gnädig bist und uns mit Augen der Liebe stets ansiehst. Auf deine Gnade, Herr, kommt es an.